Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, schön, dass wir wieder am kleinen Büchertisch zusammenkommen. In diesem Format möchten wir kurze Zusammenfassungen von marxistischer Einsteigerliteratur vorstellen. Heute wieder mit einem Buch aus der Basiswissensreihe. Diese Bücherreihe umfasst leicht verständliche kritische Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Natürlich kann eine Zusammenfassung einer Einführung nicht vollständig sein, das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff bzw. mit einem Teil der Geschichte. Heute widmen wir uns einem Thema, das tiefer nicht in die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft eingebettet sein könnte, dem Faschismus. Das Buch, das wir euch vorstellen, heißt Faschismus und ist von Guido Speckmann und Gerd Wiegel und stammt aus der Basiswissensreihe des Papirossa Verlags. Der Begriff Faschismus gehört zu den am häufigsten missverstandenen und entstelltesten Begriffen in der politischen Diskussion. Im bürgerlichen Diskurs wird er häufig seiner klassenkämpferischen Wurzel beraubt und auf eine moralische Kategorie reduziert, als ob es sich hierbei um ein abstraktes Gut gegen Böse handeln würde. Auf dieser Grundlage kommt man der Sache so nah wie die Bibel der Entstehung der Arten. Faschismus ist keine moralische Kategorie. Er ist eine spezifische Form bürgerlicher Herrschaft, die in Krisenzeiten die Interessen der herrschenden Klasse, also der Bourgeoisie, mit brutalen Mitteln gegen die Arbeiterklasse durchsetzt. Der Faschismus war und ist eine historische Antwort des Kapitals auf die Bedrohung seiner Macht. Unsere Analyse stützt sich auf den historischen Materialismus, um Faschismus als Klassenphänomen zu begreifen. Wir beleuchten dabei seine historischen Wurzeln, seine Verbindung mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und die Mechanismen, durch die er sich als reaktionärste Form bürgerlicher Herrschaft durchsetzt. Doch Vorsicht! Während die Autoren des Buches versuchen, verdienstvolle Einführungsarbeit zu leisten, gelingt es ihnen nicht, den Begriff des Faschismus auf einer konsequent marxistischen Grundlage zu entwickeln. Sie neigen dazu, den klassencharakteristischen Kern des Faschismus zu verwässern, indem sie seine relative Autonomie überbetonen. Unsere Aufgabe ist es, die wesentlichen Elemente marxistischer Faschismustheorie herauszuarbeiten und klarzustellen, dass Faschismus durch die herrschende Klasse übertragen wird, um ihre Macht zu sichern. All das kann uns in einem solchen Kurzformat nicht gelingen, aber wir versuchen hier mal einen ersten Aufschlag. Ein kurzer Auszug aus der Einleitung von Reinhard Kühnels Schrift Formen bürgerlicher Herrschaft, Liberalismus und Faschismus. Der Januskopf bürgerlicher Herrschaft hat die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts bestimmt. Seine zwei Gesichter, Liberalismus und Faschismus, untersuchte der Marburger Politologe Reinhard Kühnel. Er verfolgte die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer politischen Herrschaftsform vom Aufkommen des Kapitalismus bis zu den Ausläufern des Liberalismus im 20. Jahrhundert. Er weist nach, dass der bürgerliche Liberalismus die Emanzipationsbestrebungen der Aufklärung immer stärker zu bloßen Ideologien umbiegen musste, um die Klassengesellschaft zu erhalten und zu rechtfertigen. Was sind die Gründe und Bedingungen, unter denen bürgerliche Demokratie in faschistische Herrschaftsformen umschlägt? Welche Interessen liegen dem Faschismus zugrunde und wie sind die faschistischen Tendenzen der Gegenwart im weltpolitischen Maßstab zu beurteilen? Hier wird zum ersten Mal der Versuch unternommen, Geschichte und Struktur der faschistischen Bewegung und Systeme zugleich historisch und soziologisch zu analysieren. Mit Hilfe der Kategorien dialektischer Gesellschaftswissenschaft kommt Kühnel zu einer allgemeinen Theorie des Faschismus. Wir haben uns diese Stelle zum Einstieg rausgesucht, um einerseits auf die nicht zu überschätzende Arbeit von Reinhard Kühnel aufmerksam zu machen und andererseits von Beginn an zu betonen, dass Faschismus eine Form bürgerlicher Herrschaft ist, was die beiden Autoren, und Kühnel-Schüler über ihre gesamte Schrift versäumen. Konkret zum Buch. Zunächst gehen die beiden, also Guido Speckmann und Gerd Wiegel, in ihrer Einleitung in aller Kürze darauf ein, dass eine Auseinandersetzung immer noch aktuelle Relevanz hat und dass Faschismustheoretiker unterschiedlicher politischer Lager, ich nehme an, bürgerliche und marxistische Faschismustheoretiker sind gemeint, sich unterschiedlicher Definitionen bedienen. Wichtig war es den beiden Autoren wohl, die Definition von Georgi Dimitrov von 1935 bzw. der Kommunistischen Internationale von 1933 schon in der knappen Einleitung einzuführen und aufzuzeigen, dass diese es, nach der Meinung der Autoren, den Kritikern zu einfach machen würde. Drohend stehen die Faschisten drüben am Horizont. Die Theorie des Faschismus. Was ist Faschismus? Der marxistische Ansatz. Faschismus ist keine zufällige Erscheinung, sondern ein Produkt spezifischer, historischer und ökonomischer Bedingungen. Die berühmte Definition der Kommunistischen Internationale von 1933 beschreibt den Faschismus als die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten und am meisten imperialistischsten Elemente des Finanzkapitals. Diese Definition hat den Vorteil, den klassencharakteristischen Kern des Faschismus zu betonen, also seine Funktion als Werkzeug zur Stabilisierung der kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse in Krisenzeiten nach innen, und ist gleichzeitig Ausdruck des Expansionszwangs imperialistischer Nationalstaaten nach außen. Doch die Autoren des Buches kritisieren diese Definition von Dimitrov als zu starr. Sie argumentieren, dass Faschismus nicht nur ein Instrument der Bourgeoisie sei, sondern auch eine eigenständige Bewegung mit relativer Autonomie. Diese Betonung der Autonomie ist jedoch problematisch, da sie die Klassenbasis des Faschismus verschleiert. Faschismus bleibt eine Form bürgerlicher Herrschaft und seine scheinbare Unabhängigkeit darf nicht über seine Funktion für die kapitalistische Ordnung hinwegtäuschen. Die Phasen des Faschismus. Die Autoren teilen den Faschismus in drei Phasen. Zunächst die Phase Faschismus als Ideologie, gefolgt von der Phase Faschismus als Bewegung und als letztes die Phase Faschismus an der Macht. Faschismus als Ideologie. In dieser Phase entwickelt der Faschismus eine scheinrevolutionäre Rhetorik, die sich an die von der Krise verunsicherte Mittelschicht richtet. Er gibt vor, eine Alternative zur kapitalistischen Krise zu bieten, verschleiert aber seinen klassenreaktionären Kern. Faschismus als Bewegung. Der Faschismus formiert sich als Massenbewegung, mobilisiert das Kleinbürgertum und nutzt die soziale Demagogie, um Teile der Arbeiterklasse zu spalten. Gewalt und Terror gegen politische Gegner, insbesondere gegen die Arbeiterbewegung, sind zentrale Mittel. Schließlich der Faschismus an der Macht. Hier zeigt sich die wahre Funktion des Faschismus, die brutale Zerschlagung der Arbeiterbewegung und die Stabilisierung der kapitalistischen Ordnung durch eine diktatorische Herrschaftsform. Das Verhältnis von Faschismus und Kapitalismus. Der Faschismus ist untrennbar mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen verbunden. Historisch tritt er in Krisensituationen auf, in denen die bürgerliche, liberale Demokratie nicht mehr in der Lage ist, die Klassenherrschaft der Bourgeoisie aufrechtzuerhalten. In solchen Momenten wird der Faschismus als radikales Mittel eingesetzt, um die Arbeiterklasse zu unterdrücken, die kapitalistische Ordnung zu sichern und dem Kapital Expansionspotenziale zu eröffnen über den Weg der militärischen bzw. kriegerischen Eroberung. Dabei spielt die soziale Demagogie eine wichtige Rolle. Der Faschismus gibt vor, die Interessen der kleinen Leute zu vertreten und täuscht mit einer scheinrevolutionären Rhetorik, während er in Wirklichkeit die Macht der großen Konzerne und Banken stärkt. Besonders deutlich wird diese Täuschung in der Selbstbezeichnung der deutschen Faschisten als nationalsozialistische Arbeiterpartei. Diese Partei war weder sozialistisch noch eine Arbeiterpartei. Nach der Machtübertragung am 30. Januar 1933 begann ein brutaler Klassenkampf von oben gegen genau diese Arbeiterklasse. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa. In der Geschichte des Faschismus Parallelen zwischen Italien und Deutschland. Die verspäteten Nationalstaaten und der Weg in ihre Krise. Die historische Entwicklung des Faschismus ist eng mit der späten Konstituierung Italiens und Deutschland als Nationalstaaten verbunden. Italien wurde erst 1861, Deutschland 1871 geeint. Zu einer Zeit, als die Welt bereits unter den Großmächten aufgeteilt war, während Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, die USA ihre Kolonialreiche etabliert hatten, standen Italien und Deutschland vor der Herausforderung, im imperialistischen Hauen und Stechen um die verbliebenen Ressourcen und Märkte Fuß zu fassen. Der Expansionsdrang, oder besser gesagt Expansionszwang, im Imperialismus führte dazu, dass die Ziele für den deutschen Imperialismus klar formuliert wurden, wie im Bettmann-Holweg-Plan bzw. im sogenannten September-Programm von 1914. An dieser Stelle wollte ich zunächst eine Passage vorlesen aus Reinhard Opitz' Europas Strategien des deutschen Kapitals von 1900 bis 1945. Zum einen wäre es hier sinnvoll, aus den Kriegsziel-Denkschriften zu zitieren von Walter Rathenau in Bettmann-Holweg oder die Denkschrift von August Thyssen vom September 1914 vorzutragen. Ich habe mich stattdessen entschieden, aus einem Referat vorzutragen von Reinhard Opitz. Das hat er gehalten 1981 bei den Leverkusener Friedenswoche und das hat den Titel Großindustrie, Faschismus und Krieg. Hier schreibt er: Und fragt man, warum es, mit es ist das deutsche Monopolkapital gemeint, solch verzweifelten, in Anführungsstrichen, Mut aufbrachte, dann gibt es darauf nur eine Antwort, weil sein Drang, sich über die jeweils eigenen Grenzen hinaus zu dehnen und sich in dem Besitz der wichtigsten Rohstoffzentren und militärstrategischen Schlüsselgebiete der Welt zu bringen, immer elementarer und größer war als seine Vernunft. Weder der Zweite noch der Erste Weltkrieg noch die Errichtung des Faschismus sind ohne diesen Expansionsdrang zu erklären. Sie gehen alle drei letztendlich allein auf ihn ursächlich zurück. Nur dieser Ausdehnungsdrang wegen hat das deutsche Großkapital zum Zweiten und zum Ersten Weltkrieg gedrängt und den Faschismus an die Macht gebracht. Späterer Stelle. Ich möchte mich in diesem Vortrag daher ganz zugespitzt auf die augenblicklich aktuellen Fragen aus der Fülle des Materials über die Expansionsstrategien der verschiedenen deutschen Monopolgruppen und ihre oft sehr verwickelten und komplizierten Streitigkeiten in unvermeidlicher Vereinfachung nur die Hauptlinien und vor allem gerade die weniger latenten Entwicklungslinien sichtbar zu machen versuchen, die uns erkennen lassen, in welcher ehernen Traditionslinie die heutige Solidarisierung deutscher Industriekreise mit den amerikanischen Kriegsführungsstrategien und zu welchen abenteuerlich maßlosen Kriegsführungs- und Menschenvernichtungsstrategien sie, die ja personell die alten sind, fähig waren. Die Aktualität von Opitz' Text von 1981 ist noch gegeben. Opitz schreibt weiter: Montanindustrie, das heißt 1891 der Altdeutsche Verband, deutsches Weltherrschaftsprogramm, dessen Eckpunkt sollten die französisch-lothringischen Eisen- und Kohlegebiete sein. Geplant aber auch ganz Mitteleuropa als Großdeutschland, Russland als deutsches Siedlungsgebiet bis zum Ural und ein riesiges Kolonialreich Afrika. Um diese Gebiete durch Krieg erobern zu können, war ein riesiges Flottenbauprogramm erforderlich. Einen solchen Krieg konnte man nur ohne alle Verbündeten gegen das britische Weltreich, Frankreich und Russland gleichzeitig führen. Es gab auch Ausdehnungsinteressen, aber andere Interessen hatten Vorrang. Das Öl. Das war das Ziel der Montanindustrie. Das Ziel der neuen Industrie, gemeint ist die Chemie- und Elektroindustrie, war 1902 Bagdad-Bahn-Projekt, Deutsche Bank, das heißt längs der Donau zum rumänischen Öl am Schwarzen Meer und von da zum Persischen Golf zu gelangen. Darin bestand das Mitteleuropa-Programm. Dabei würde man perspektivisch auch mit den britischen Weltreichsinteressen kollidieren. Aber musste das gleich sein? Auf diesem Landweg lag nicht England, sondern Russland als erster Hauptfeind. In dem Vortrag von Opitz kommt deutlich heraus, dass auch die Interessen vom Großkapital in Deutschland widersprüchlich sein konnten und unterschiedliche Strategien formuliert wurden, wie welche Kapitalinteressen durchgesetzt werden konnten. Letzten Endes hat sich das im sogenannten Septemberprogramm dann niedergeschlagen und zum Ersten Weltkrieg geführt, als am 1. August das Deutsche Reich dem Zarenreich den Krieg erklärt hat. Kommen wir zurück zu Deutschland und Italien im Vergleich. Es ist wichtig zu begreifen, dass sich die beiden Länder historisch erst sehr spät als Nationalstaaten konstituierten, eben 1861 bzw. 71. Dieser Umstand ist höchst relevant, denn die beiden Länder stehen nach ihrer Gründung vor einer bereits aufgeteilten Welt durch die Großmächte. Dieser Nachteil im imperialistischen Hauen und Stechen um verbleibende Kolonien, die es zu plündern gilt, haben Deutschland und Italien einen Nachteil. Damit ist auch die Grundlage für die Konfliktlinien im Ersten Weltkrieg geschaffen. Nebenbemerkung: Friedrich Engels hat diesen bereits kommen sehen und erstaunlich genau beschreiben können, obwohl er 1914 bereits 19 Jahre tot war. Weitere Parallelen der beiden Ländergeschichten zeigen sich 1918. Die deutsche Bourgeoisie entkommt einer proletarischen Revolution nur knapp, als die Novemberrevolution droht, die kapitalistische Herrschaft zu zerschlagen, nach dem Vorbild der Bolschewiki 1917 in Petrograd. In Italien spricht man 1918 von einem verstümmelten Sieg, da sie vor Kriegsende noch die Seiten wechselten zur Entente. Es folgen in Italien zwei rote Jahre, die Biennio Rosso 1919-1920, mit einer starken kommunistischen Bewegung. Also parallel zu Deutschland, Anfänge der Weimarer Republik, ist die erste Phase nach dem Ersten Weltkrieg von einer starken Arbeiterbewegung gekennzeichnet. Doch das Kapital schlief nicht. In beiden Ländern erstarkten schnell die reaktionären Kräfte und alle Eingeständnisse, die zum Machterhalt zugestanden wurden nach Kriegsende, sind weitestgehend wieder zurückgefahren worden. Während in der Weimarer Republik die reaktionären Teile erstarken, aber es nicht gelingt, die Machtfrage zu stellen, siehe Kapputsch 1920, gelingt es den faschistischen Combattimento, nicht nur Arbeiterstreiks und Fabrikbesetzungen brutal niederzuschlagen und Klassenkampf von oben in seiner gewalttätigsten Form durchzusetzen, sondern auch nach zwei Jahren, den Biennio Negro, den beiden schwarzen Jahren, und dem Marsch auf Rom die Machtfrage letzten Endes zu stellen. Hier haben Kapitalverbände nicht lange gezögert, sich geschlossen hinter die Faschisten, hinter Mussolini und seine Partei PNF zu stellen. In Deutschland lief es ähnlich, hat aber beim ersten Anlauf nicht geklappt. Beispiel Münchenputsch, also dem Marsch auf die Feldherrenhalle. Hitler nutzt die Zeit in der Haft in Landsberg nicht nur zum Schreiben seines Buchs Mein Kampf, sondern auch zur Neujustierung der Kampfform. Nach seiner Entlassung formiert sich die NSDAP neu und geht einen dualen Weg. Legalität für den parlamentarischen Arm und brutale Straßengewalt durch SA-Schlägertrupps auf der anderen Seite. Ein weiterer zentraler Punkt ist, dass es keine Machtergreifung war. 1933. Das ist schon bürgerliche Ideologie. Es war eine Machtübertragung. Das bedeutet, dass bei der Ernennung zum Reichskanzler von Hitler am 30. Januar 1933 durch den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg einige Ereignisse vorweggingen, die diese herbeigeführt haben. Essentiell ist dafür das Verständnis, dass bei der Reichstagswahl 1932 im November die Zustimmung für die NSDAP zurückging, während die Zustimmung für die KPD zunahm. Kapitalkreise wie der Kepler-Kreis beobachteten sehr genau diese Entwicklungen und entschieden sich, die sogenannte Industrielleneingabe zu formulieren. Und an Paul von Hindenburg die ausdrückliche Empfehlung und Forderung zu stellen, Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, ohne Hitlers Namen direkt zu benutzen. Das Kapital erkannte also, dass ihr politischer Zögling, die NSDAP, dessen Pardon in Italien gute Arbeit für das italienische Kapital leistete, seinen Einfluss und Rückhalt in der Bevölkerung verlor, während die größte Gefahr der kapitalistischen Herrschaft, nämlich die KPD, im Aufwind war. Nach 3 Präsidialkabinetten, bei denen eines reaktionärer war als das nächste, zum Beispiel von Papen und das Kabinett der Barone, entschied sich Paul von Hindenburg auf das Drängen des Kepler-Kreises und ihrer industriellen Eingabe am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Dies war also keine Machtergreifung, dies war eine Machtübertragung. Faschismus an der Macht. Also die reaktionärste Form bürgerlicher Herrschaft ist historisch nicht einfach durch das Volk an die Macht gehievt worden, sondern die Macht wurde an sie übertragen, um die Interessen der herrschenden Klasse, der Bourgeoisie, durchzusetzen. Und genau das ist auch passiert. Natürlich spielten gerade im Vorfeld soziale Demagogie und scheinrevolutionäre Rhetorik eine agitatorische und propagandistische Rolle zur Akzeptanz der faschistischen Partei. Aber genau dieses Mittel hat historisch seinen Zweck erfüllt. Das deutlichste Beispiel für eine solche Verkehrung ist die Benennung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. Diese Partei war weder sozialistisch noch interessiert an den Interessen der arbeitenden Klasse. Eine Selbstbezeichnung der deutschen Faschisten. Weitere Faschismusthemen. Well, I'm gonna tell you fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized, you're bound to lose, you fascists bound to lose. Woo! All you fascists bound to lose. Die Autoren des Buches stellen im Folgenden unterschiedliche Modelle der Machtübertragung von 1922 in Italien und 1933 in Deutschland vor. Darunter das Bonapartismus-theoretische Modell. Das Bonapartismus-theoretische Modell. Ziel der Machtübertragung an den Faschismus war die Sicherung bzw. Wiederherstellung eines Zustandes, der die sozioökonomischen Interessen des Kapitals und die nationalistischen Interessen der politischen und militärischen Eliten absicherte, nach dem Ersten Weltkrieg bzw. der Weltwirtschaftskrise von 1929. Das Bonapartismus-theoretische Modell bezieht sich auf Karl Marx' Schrift »Der 18. Primär des Louis Bonaparte«. Hierbei habe nach der 48er Revolution das Bürgertum in Frankreich die Macht lieber dem Herrscher Louis Bonaparte in die Hand gegeben als einem aufstrebenden Proletariat. Natürlich, um ihre ökonomischen Interessen zu realisieren. Auf dieser Grundlage haben marxistische Theoretiker ihrer Zeit wie August Thalheimer, Otto Bauer und Leo Trotzki das Herrschaftssystem des Faschismus beschrieben. Das Problem an diesem Modell ist, dass es dem Faschismus als klassenunabhängiges Herrschaftssystem erscheinen lässt, das alle Klassen gleichermaßen beherrscht. Der Faschismus eine Form bürgerlicher Herrschaft ist, wie wir es bei Reinhard Kühnel gelesen haben, lässt dieses Modell eben nicht erkennen. Die Autoren weisen erneut darauf hin, dass Georgi Dimitrovs Definition differenziert zu betrachten sei und dass es alternative marxistisch orientierte Ansätze gäbe, die die politische und ökonomische Struktur des Faschismus in den Blick nehmen. Sie führen Friedrich Pollock und Franz Neumann an. Für Neumann wird das Dritte Reich von 4 Gruppen beherrscht. Erstens dem Monopolkapital, zweitens der Partei, drittens der Bürokratie, viertens der Wehrmacht. Pollocks Ansicht nach sei gleich eine völlig veränderte ökonomische Basis resultiert aus der deutschen faschistischen Ordnung. Wie auch der Bolschewismus hätten wir es hier mit einem totalitären Staatskapitalismus zu tun. Grund, das Kapital wird nicht mehr von Eigentümern, sondern von Managern verwaltet. Auch für Neumann handelt es sich bei Pollocks Äußerung um eine Mystifizierung des Klassencharakters, des Faschismus und bei der Bestimmung seiner ökonomischen Basis um eine fundamentale Fehleinschätzung. Nach dem Vorliebnehmen mit einigen Vertretern, die die Autoren kurz auf die Bühne treten lassen, widmen sie sich dem Faschismus als offene Diktatur des Finanzkapitals, also der mehrfach von Ihnen angedeuteten Definition der kommunistischen Internationalen bzw. von Georgi Dimitrov. Faschismus an der Macht ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Die Autoren schreiben, der kommunistischen Faschismusdiskussion gebühre das Verdienst, als erste die landesübergreifende Gefahr des Faschismus analysiert zu haben. In einer Gegenüberstellung wägen die Autoren das Für und Wider der Dimitrov-Definition ab und kommen meist zu einem etwas diffusen Ja, schon, aber unzureichend Komplex und versäumen auf diesen 1,5 Seiten, die sie dieser Frage widmen, wichtige Bausteine der Herleitung des Faschismus an der Macht mit einzubeziehen. Die verschiedensten Initiativen der Industrie zugunsten der NSDAP, wie die Diskussion im Düsseldorfer Industrieclub, die Eingabe führender Industrieller, Bankiers und Großgrundbesitzer nach der Novemberwahl 1932 oder den Freundeskreis Heinrich Himmler zu erwähnen, bleibt völlig aus. Das wäre das Mindeste gewesen. Unterm Strich konnte ich in diesem Kapitel kein tragfähiges Argument finden, das die Dimitrov-Definition in Frage stellt. Aber lassen wir Dimitrov doch endlich selbst zu Worte kommen. Georgi Dimitrov, der Klassencharakter des Faschismus von 1935. Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist, wie ihn das 13. Plenum des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale richtig charakterisiert hat, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Die reaktionärste Spielart des Faschismus ist der Faschismus deutschen Schlages. Er hat die Dreistigkeit, sich Nationalsozialismus zu nennen, obwohl er nichts mit Sozialismus gemein hat. Der Hitlerfaschismus ist nicht bloß bürgerlicher Nationalismus. Er ist ein tierischer Chauvinismus. Das ist ein Regierungssystem des politischen Banditentums, ein System der Provokation und Folterung gegenüber der Arbeiterklasse und den revolutionären Elementen der Bauernschaft, des Kleinbürgertums und der Intelligenz. Das ist mittelalterliche Barbarei und Grausamkeit, zügellose Aggressivität gegenüber den anderen Völkern und Ländern. Der deutsche Faschismus spielt die Rolle des Stoßtrupps der internationalen Konterrevolution, des Hauptanstifters des imperialistischen Krieges, des Initiators eines Kreuzzugs gegen die Sowjetunion, das große Vaterland der Werktätigen der ganzen Welt. Der Faschismus ist nicht eine Form der Staatsmacht, die angeblich über beiden Klassen, dem Proletariat und der Bourgeoisie steht, wie das zum Beispiel Otto Bauer behauptet hat. Das ist nicht das aufständische Kleinbürgertum, das von der Staatsmaschine Besitz ergriffen hat. Wie der englische Sozialist Brailsford erklärt, nein, der Faschismus ist keine über den Klassen stehende Macht und keine Macht des Kleinbürgertums oder des Lumpenproletariats über das Finanzkapital. Der Faschismus ist die Macht des Finanzkapitals selbst. Das ist die Organisierung der terroristischen Abrechnung mit der Arbeiterklasse und dem revolutionären Teil der Bauernschaft und der Intelligenz. Der Faschismus in der Außenpolitik ist der Chauvinismus in seiner brutalsten Form, der einen tierischen Hass gegen die anderen Völker kultiviert. Dieser wirkliche Charakter des Faschismus muss besonders stark unterstrichen werden, weil der Deckmantel der sozialen Demagogie dem Faschismus die Möglichkeit gegeben hat, in einer Reihe von Ländern, die durch die Krise aus ihren Gleise geworfenen Massen des Kleinbürgertums und sogar manche Teile des rückständigen Schichten des Proletariats mitzureißen, die niemals dem Faschismus gefolgt wären, wenn sie seinen wirklichen Klassencharakter, seine wirkliche Natur begriffen hätten. An späterer Stelle: Der Machtantritt des Faschismus ist keine einfache Ersetzung der einen bürgerlichen Regierung durch eine andere, sondern eine Ablösung der einen Staatsform der Klassenherrschaft, der Bourgeoisie, der bürgerlichen Demokratie durch eine andere Form, durch die offene terroristische Diktatur. Die Ignorierung dieses Unterschiedes wäre ein ernster Fehler, der das revolutionäre Proletariat daran hindern würde, die breitesten Schichten der Werktätigen in Stadt und Land zum Kampf gegen die Gefahr einer Ergreifung der Macht durch die Faschisten zu mobilisieren, sowie die Gegensätze auszunutzen, die im Lager der Bourgeoisie selbst vorhanden sind. Nach den marxistischen Ansätzen der Auseinandersetzung mit dem Bonapartismus-theoretischen Modell und jetzt noch der Definition von Dimitrov Als nächsten Zweig in dem Geäst der Theorien und Definitionsansätze greifen die Autoren die psychologischen Faschismustheorien auf. Zum einen wird Wilhelm Reich als Vertreter herangeführt mit seinem Werk Massenpsychologie des Faschismus, in dem er für den subjektiven Faktor plädiert, und zum anderen für weitere Vertreter der Frankfurter Schule, Erich Fromm, Adorno, Horkheimer. Die Stoßrichtung sei ähnlich. Basierend auf Sigmund Freuds Individualpsychologie wäre ein massenpsychologischer Ansatz entwickelt. In der Frankfurter Schule entwickelte sich daraus das Konzept des autoritären Charakters. Auch die sogenannte F-Skala wurde aus dieser Grundlage heraus entwickelt. Unter der Überschrift Extremismus der Mitte, ein von Lipset geprägter Begriff, resümieren die Autoren zunächst darüber, dass mit Dimitrov und Neumann die politische und ökonomische Funktion des Faschismus und die spezifisch gesellschaftspolitische Voraussetzung seiner Herrschaft geklärt werden können, aber die Frage nach sozialer Basis des Regimes jenseits der psychologisch-individuellen Gesichtspunkten offen blieben. Kühnel könne Hinweise zur ideologischen Basis faschistischer Bewegungen geben und die Frankfurter Schule gebe Hinweise zur individuellen Disposition. In Deutschland jedenfalls habe die Mittelschicht im Faschismus seine Massengefolgschaft garantiert. Die durch das russische Beispiel angeheizte Revolutionsfurcht verunsicherte diese kleinbürgerlichen Massen und steigerte die Attraktivität einer politischen Bewegung wie dem Faschismus, die sich gegen das Proletariat richtete. Also eine Monopolisierungstendenz des Großkapitals gepaart mit einer antiproletarischen Reaktion. Es folgt dann eine Auflistung von Begünstigungen der Kapitalseite im Faschismus kurz nach der Machtübertragung. Von Abschaffung der Kapitalsteuer über Lohnsenkungen bis hin zu weitreichenden Privatisierungen. Insgesamt sehen die Autoren das Verhältnis zwischen Kapital und faschistischer Partei treffend beschrieben von Adam Tooze, also als sogenannte willfährige Partner, wobei Partner für Bündnis stünde und willfährig für tendenziell nachgeordnet. Weiter machen die Autoren mit Faschismus als Totalitarismus, also der Gleichsetzung von Sozialismus, Kommunismus und Faschismus. Wird zusammengefasst als haltlos, aber zweckdienlich für die Herrschenden eingeordnet. Historisch das erste Mal eingeführt in den 20er Jahren von Giovanni Amendola und 1956 wieder als Instrument eingeführt von Preschinski und Karl Joachim Friedrich in ihrer Studie Totalitäre Diktatur, eine Studie, in der 6 Wesenszüge aufgelistet werden, die jeder totalitären Diktatur gemeinsam wären. In einem nächsten Unterkapitel schreiben die beiden Autoren über Krieg und Holocaust. Geschichtswissenschaftlich tritt häufig folgendes Problem hinzu. Der Holocaust wird aus dem geschichtlichen Prozess herausgelöst, isoliert und aus nachträglicher Perspektive analysiert und seine Ursache im rassistischen Antisemitismus gesehen. Andere Elemente wie zum Beispiel imperialistische Expansion, Vernichtungskrieg, Pläne zur völligen Neuordnung Europas bleiben ausgeblendet. Gelegentlich werde sogar behauptet, dass eine rationale Erklärung nicht möglich sei und allein schon der Versuch dazu eine Relativierung der Verbrechen darstelle. Auch die Autoren erkennen dies als Bankrotterklärung der Wissenschaft. Wenn Herleitungs- und Erklärungsversuche, nicht Rechtfertigungsversuche, aber Herleitungs- und Erklärungsversuche als Relativierung von Verbrechen verstanden werden, war es das mit der Aufklärung. Dass diese Grundlage der Wissenschaft protestierende Studenten gerade wieder ihren Unidirektoren beibringen müssen, ist das Ergebnis einer gut in die Bildungsinstitute eindiffundierte bürgerliche Ideologie. Zur geschichtlichen Teil dieses Buchs muss ich sagen, dass es meiner Meinung nach der besonders lesenswerte Teil ist. Gerade bei dem italienischen Teil gab es ein paar Aspekte, die mir noch völlig unklar waren. Zur Geschichte des deutschen Faschismus haben wir bereits ansatzweise einige Teile des Zeitstrahls entwickelt, gemeinsam mit Ulrich Schneider, als wir mit ihm über sein Buch Arbeiterwiderstand im Dritten Reich gesprochen haben. Zur Geschichte des italienischen Faschismus kann ich schon versprechen, dazu wird es am kleinen Büchertisch auch eine Ausgabe geben von Gerhard Feldbauers Die Geschichte Italiens. Wie so oft möchte ich das letzte Wort Bertolt Brecht überlassen, aus seinen 5 Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit. Aus seinem 3. Punkt, die Kunst, die Wahrheit handhabbar zu machen als eine Waffe. Die Wahrheit muss der Folgerungen wegen gesagt werden, die sich aus ihr für das Verhalten ergeben. Als Beispiel für eine Wahrheit, aus der keine Folgerung oder falsche Folgerungen gezogen werden können, soll uns die weit verbreitete Auffassung dienen, dass in einigen Ländern schlimme Zustände herrschen, die von der Barbarei herrühren. Nach dieser Auffassung ist der Faschismus eine Welle von Barbarei, die mit Naturgewalt über einige Länder hereingebrochen ist. Nach dieser Auffassung ist der Faschismus eine neue dritte Macht neben und über Kapitalismus und Sozialismus. Nicht nur die sozialistische Bewegung, sondern auch der Kapitalismus hätte nach ihr ohne den Faschismus weiter bestehen können und so weiter. Das ist natürlich eine faschistische Behauptung, eine Kapitulation vor dem Faschismus. Der Faschismus ist eine historische Phase, in die der Kapitalismus eingetreten ist. Insofern etwa Neues und zugleich Altes. Der Kapitalismus existiert in den faschistischen Ländern nur noch als Faschismus und der Faschismus kann nur bekämpft werden als Kapitalismus, als nacktester, frechster, erdrückendster und betrügerischster Kapitalismus. Wie will nun jemand die Wahrheit über den Faschismus sagen, gegen den er ist, wenn er nichts gegen den Kapitalismus sagen will, der ihn hervorbringt? Wie soll da seine Wahrheit praktikabel ausfallen? Die gegen den Faschismus sind, ohne gegen den Kapitalismus zu sein, die über die Barbarei jammern, die von der Barbarei kommt. Gleichen Leuten, die ihren Anteil vom Kalb essen wollen, aber das Kalb soll nicht geschlachtet werden. Sie wollen das Kalb essen, aber das Blut nicht sehen. Sie sind zufriedenzustellen, wenn der Metzger die Hände wäscht, bevor er das Fleisch aufträgt. Sie sind nicht gegen die Besitzverhältnisse, welche die Barbarei erzeugen, nur gegen die Barbarei. Sie erheben ihre Stimme gegen die Barbarei und sie tun das in Ländern, in denen die gleichen Besitzverhältnisse herrschen, wo aber die Metzger noch die Hände waschen, bevor sie das Fleisch auftragen. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, an dieser Stelle möchte ich die Folge mit einem kurzen Fazit abschließen. Es ist mir wichtig zu betonen, dass dieses Kurzformat notwendigerweise viele Aspekte nicht benennen und manches nur stark verkürzt darstellen kann. Faschismus ist ein hochkomplexes Thema, das eine tiefgehende Auseinandersetzung erfordert, die den Rahmen eines solchen Formats sprengen würde. Die beiden Autoren Guido Speckmann und Gerd Wiegel haben sich mit ihrem Buch ein verdienstvolles Ziel gesteckt, eine Einsteigerlektüre zum Thema Faschismus zu liefern, die insbesondere für jene geeignet ist, die sich erstmals mit diesem Thema beschäftigen. Doch leider kann ich das Buch nur eingeschränkt weiterempfehlen. Der theoretische Teil, der sich mit den verschiedenen Definitionen und Konzepten des Faschismus auseinandersetzt, weist aus meiner Sicht Schwächen auf. Wer bereits mit marxistischer Faschismustheorie vertraut ist, wird dem Buch sicherlich noch einige interessante Ansätze abgewinnen können, aber diejenigen, die sich noch nicht mit marxistischer Klassentheorie auseinandergesetzt haben, sollten die Fallstricke eines verwässerten, klassenunabhängigen Faschismusbegriff im Auge behalten. Es besteht die Gefahr, dass der klassencharakteristische Kern des Faschismus nicht ausreichend betont wird. Ganz anders sieht es beim historischen Teil des Buches aus. Dieser ist aus meiner Sicht uneingeschränkt als Einsteigerlektüre zu empfehlen. Die Darstellung der historischen Entwicklung, insbesondere der Vergleich zwischen Italien und Deutschland, ist spannend, anschaulich und regt dazu an, sich tiefer mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Auch wenn die Kürze des Formats naturgemäß einige Details ausspart. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.